Deine Truppen sollen die Baustelle schützen. Schon gut, schon gut. Aber dann wird nachts gearbeitet. Ganz unauffällig. Nachts ist die Gefahr geringer, auf Gallia zu stoßen. Naja, wie du willst. Ich jedenfalls fürchte mich nicht vor den Galliern. Und noch in derselben Nacht bewegt sich eine Karawane iberischer, lusitanischer, numidischer, belgischer und gotischer Sklaven mit ihren Vorarbeitern und einer Eskorte römischer Legionäre in Richtung Wald. So, da sind wir. Jetzt könnt ihr die Bäume ausreißen. Vorwärts! Macht keinen Lärm. Hier wird leise gearbeitet. Ah, ja. Ich will keinen Laut, keinen Peitschenknall hören. Die Geiger dürfen nichts merken. An die Arbeit! Als die Sonne aufgegangen ist, spazieren Asterix, Obelix und Idefix durch den Wald. Hoppla, ihr lauter entwurzelte Bäume. Der arme Idefix hat sich furchtbar erschrocken. Moment, das bringe ich wieder in Ordnung. Idefix, komm doch wieder zu dir. Obelix pflanzt die Bäume ja alle wieder ein. Und so machen die Römer in der nächsten Nacht, höflich ausgedrückt, ein ziemlich dummes Gesicht. Aber das gibt's doch nicht. Alle Bäume stehen wieder. Diese Gallier besitzen Zauberkräfte. Die Bäume des Waldes sind ihre Freunde. Na ja, dann transportieren wir die entwurzelten Bäume eben ab. An die Arbeit! Ganz in der Nähe, hinter einem Busch. Wie gut, dass wir Idefix nicht mitgenommen haben. Das hätte ihm gar nicht gefallen. Na, die werden aber Augen machen. Und am nächsten Tag, im hellen Sonnenschein, gehen unsere Freunde mit ihrem Druiden Miraculix in den Wald. Und was machen wir jetzt, oh Druide? Jetzt werft ihr in jedes Loch, wo ein Baum gestanden hat, eine von diesen Eicheln. Es sind ganz normale Eicheln, die ich allerdings mit einem kleinen Zaubertrank behandelt habe. Ist richtig so? Du könntest es etwas respektvoller tun, aber so geht's auch. Sagenhaft! Sagenhaft, eine Eiche! Wieso? Das ist eine Eiche wie jede andere. Ja, aber hast du gesehen, mit welcher Geschwindigkeit sie gewachsen ist? Ich habe zum ersten Mal eine Eiche wachsen sehen. Ich weiß also nicht, mit welcher Geschwindigkeit sie sonst wachsen. Obelix, komm, machen wir weiter. So, alle Bäume sind nachgewachsen. Die werden schön dumm gucken, die Römer. Das muss gefeiert werden. Ich lad euch zum Essen ein. Und so trifft man sich wenig später im Haus von Asterix. Ah, oh, fein. Wildschwein. ich habe noch eine von den Eicheln übrig. Nein, Obelix, nicht werfen! Holztreffer, Obelix! Obelix, du reißt mir sofort den Baum aus meinem Haus. Das wäre Idefix gar nicht recht. Wechseln wir lieber das Haus. Aber es stimmt. Die wachsen sehr schnell, die Eichen. Schau einmal an. In der folgenden Nacht im Wald. Also, mach die Lichtung größer, dann gibt es doppelte Rationen für... Da ist keine Lichtung mehr. Was heißt, da ist keine mehr? Seht selbst. Hä? Das verstehe ich nicht. Trotzdem, wir müssen weitermachen. Doch auch die Gallier machen weiter. Ja. Und in der nächsten Nacht? Wieder keine Lichtung mehr, Quadratus. Keine Lichtung? Keine Lichtung. Aber ich mach weiter. Und wenn ich die Sklaven im Akkord sterben lassen müsste... Hast du gehört? Das muss nicht sein, dass die Sklaven für die Dummheit der Römer bezahlen. Ich habe eine Idee. Hast du keine Angst, dass dir die Ideen mal ausgehen könnten? Am nächsten Morgen sind unsere Freunde kurz nach Sonnenaufgang schon wieder unterwegs. Zur römischen Garnison. Wieso hat dir unser Druide eine Amphore mit Zaubertrank gegeben? Das wirst du noch sehen, aber du kriegst nichts davon. Leise jetzt. In dem Teil des Lagers da vorn müssen die Sklaven untergebracht sein. Er wird rundherum bewacht. Alle Wachen einzeln vorzunehmen, dauert zu lange. Lass mich nur machen. Hey, du! Ruf deine Kameraden her! Wache zu mir! Aber nein, doch nicht so! Wache zu mir! Gut gemacht, Obelix. Schau, jetzt können wir reingehen. Hida, wer ist denn hier der Chefsklave? Duplicata, der Numide. Er sitzt gleich da drüben. Oh, Duplicata, bist du zufrieden mit dem Sklavendasein? Die Sklaverei hat keine große Zukunft. Naja, die Römer werden euch zu Tode schinden. Macht einen Aufstand. Das ist leicht gesagt. Aber das sind die Legionäre, die Vorarbeiter. Sie haben Peitschen und Waffen. Sie sind stärker als wir. Ich habe hier eine Amphore. Und da ist drin, was ihr braucht. So? Ja. Nach einer kurzen Erklärung gehen Asterix und Obelix wieder in ihr Dorf zurück. Sie sind weg. Gut, gehen wir wieder auf unseren Posten. Den kleinen Zwischenfall brauchen wir nicht zu erwähnen. Es ist ja nichts passiert. Naja, immerhin. Und dann kommt das Essen. Alle Mann essen kommen. Diese Suppe wird euch stark machen. Sehr stark. Vorwärts, Sklaven! An die Arbeit! Nein, uns reicht's, andauernd Bäume auszureißen, die wieder nachwachsen. Was? Du willst wohl meine Peitsche spüren! Wache! Zu mir! Nee, den Trick kenne ich. Blastalarm! Zu Befehl! Hat jemand in das Lager der Sklaven hineingehen sehen? Nein. Wirklich niemanden? Nun, wenn ich genau nachdenke, war da so ein dicker Kerl. Ich glaube, da war auch noch ein kleiner Kerl dabei. Aber so klein. Aber wir haben praktisch kein Wort miteinander gewechselt. Hättet ihr das nicht gleich sagen können, dass Asterix und Obelix in das Lager eingedrungen sind? Aha. Hab mir doch gedacht, dass ich den Typen kenne. Quadratus, die Gallier haben die Sklaven mit Zaubertrank vollgepumpt. Jetzt sind sie unbesiegbar. Wieso unbesiegbar? Deine Legionäre sind Schlappschwänze. Jetzt rede ich mit den Sklaven. Das wollen wir erst mal sehen, ob es stimmt, dass die unbesiegbar sind. Ja, stimmt. Ich glaube, wir sollten verhandeln. Und so verhandelt man. Wir wünschen ein paar geringfügige Änderungen in unseren Arbeitsbedingungen. Wir wollen bezahlt werden. Und sobald das erste Haus steht, wollen wir freigelassen werden. Selbstverständlich fordern wir auch bezahlten Urlaub, Überstundenvergütung, stufenweise Abbau der Peitschenhiebe, Verbot der Akkordarbeit sowie die Erstellung angemessener Unterkünfte. Und wenn ich ablehne? Dann setzt es weiter, Hiebe. Nun, ich denke, dass wir zu einer Einigung ohne Hintergedanken kommen können, mittels derer wir im Geiste totaler, vertrauensvoller Zusammenarbeit gute Arbeit leisten werden, nicht wahr? Na gut, wir fangen gleich an. Für 5 Sesterzen die Stunde. Gut, geht an die Arbeit. So, die hätten wir klein gekriegt. Hoffentlich. Ich habe gehört, dass die Sklaven 5 Sesterzen die Stunde bekommen. So viel kriegen wir nicht. Das ist ungerecht. Auf deinen Posten! Erst müssen wir zu einer Einigung kommen. In der Nacht arbeiten die Sklaven mit neuem Schwung. Und am folgenden Morgen stellen sie ihre Forderungen. Du kannst uns jetzt entlohnen. Übrigens sind die Kameraden und ich der Meinung, dass für die Nachtarbeit ein Zuschlag gezahlt werden sollte. Bevor ich zahle, will ich mich vergewissern, ob die Arbeit einwandfrei ausgeführt worden ist. Wir haben doch alle gerissenen Bäume säuberlich da hinten im Lager aufgeschichtet. Ich zahle euch nicht dafür, dass ihr mir Bäume anliefert. Ich zahle euch fürs Waldroden und Häuser bauen. Schauen wir uns mal die Baustelle an. Dort bietet sich ein trauriges, beziehungsweise ein schönes Bild. Kommt ganz auf den Standpunkt an. Na bitte! Der Wald sieht aus wie unberührt. Du weißt doch, dass die Bäume, die wir ausgerissen haben, von hier stammen. Dafür gibt's keinen Beweis. Denkt dran, ihr werdet erst ausbezahlt, wenn die Arbeit abgeschlossen ist. Und im Moment sieht's nicht danach aus. Ist das klar, Sklave? Es ist nicht leicht, das einzusehen, Meister. Quadratus ist äußerst wütend. Centurio! Deine Leute vernachlässigen ihre Pflicht. Sie sollen tagsüber die Baustelle bewachen, damit niemand die Bäume nachwachsen lässt, die nachts ausgerissen wurden. Meine Leute streiken, aber sie lassen mit sich reden. Heute geht's um das Problem Ausgangserlaubnis bis Mitternacht. Die Abgesandten verlangen Verlängerung um eine Stunde. Zur gleichen Zeit ist der Nomide Duplicata bei den Galliern. Ihr hindert uns daran, freie Menschen zu werden, indem ihr uns hindert, mit unserer Arbeit fertig zu werden. Wenn ihr aber im Wald Bäume ausreißt, tut ihr vielen weh. Idefix zum Beispiel und den Wildschweinen der ganzen Gesellschaft dort. Ja, unter anderem ist das auch ein gesellschaftliches Problem. Aber die Wildschweine und die ganze Gesellschaft dort sind frei. Und euer Hund auch. Da hast du recht, Numide. Wir werden euch nicht mehr hindern, mit eurer Arbeit fertig zu werden. Im Gegenteil, ich gebe euch sogar noch Zaubertrank. Aber keine Sorge, wir amüsieren uns jetzt auf Kosten der Römer. Wir werden ihnen eine Lektion erteilen, indem wir den Sklaven helfen. Und Baumeister Quadratus hat allen Grund, zufrieden zu sein. Mit Hilfe bezahlter Überstunden lichtet sich der Wald. Dann komm, Obelix, Miraculix, unser Druide weiß schon, was er tut. Aber die Wildschweine machen sich rar. Ja, aber dafür kriegen wir einen Haufen neue Römer. Dein Wort enttäutert das Ohr, Asterix. Dein Wort enttäutert das Ohr. Centurio Hasenfuß ist ebenfalls zufrieden. Eine Kommission tagt in Dauersitzung und die Möglichkeit einer eventuellen Einigung, die beiden Seiten genehm ist, scheint nicht ausgeschlossen. Und Quadratus hat Reisepläne. Hasenfuß, ich fahre nach Rom, um Cäsar von den guten Fortschritten zu berichten, die sein Projekt macht. Sobald das erste Gebäude fertiggestellt und von den Römern bezogen ist, können wir sagen, dass die Trabantenstadt die Barbaren besiegt hat. Mich auch, Quadratus, mich auch. Wenige Tage später wird der Baumeister von Cäsar empfangen. Ave Cäsar! Das erste Gebäude der Trabantenstadt ist demnächst fertiggestellt. Gut, sehr gut. Wenn es uns gelingt, Römer in der Nachbarschaft dieser Gallier anzusiedeln, dann sind wir nicht nur gekommen und haben gesehen, sondern wir haben auch wirklich gesiegt. Ich habe eine Kampagne vorbereitet, um Mieter für die Trabantenstadt zu werben. Sie beginnt mit einem großen Festspielabend im Circus Maximus. Große Festvorstellung steht auf Bekanntmachungen, die überall in der Stadt hängen. Im Anschluss an die Gladiatorenkämpfe findet eine große Verlosung statt. Dem Gewinner winkt eine Wohnung in der Trabantenstadt. Das nummerierte Billett, das jeder beim Einlass erhält, ist bitte sorgfältig aufzubewahren. Und so versammelt sich das Publikum auf den Tribünen des Circus Maximus. Trabantenstadt? Das klingt ja nicht schlecht. Aber ich habe mir sagen lassen, in Gallien gäbe es Gegenden, wo es alles andere als ruhig zugeht. Ach, in Gallien ist das. Als dann auch die beiden letzten Gladiatoren mit dem Massakrieren fertig sind, betritt der berühmte Spielleiter Franco Campos die Arenamitte. Und nun ist der große Augenblick gekommen. Ihr seid ein reizendes Publikum. Und ich glaube, nachdem sich die reizenden Gladiatoren gegenseitig für euch umgebracht haben, ist ein kräftiger Applaus angebracht. Für die Überlebenden wie für die anderen. Danke, danke, danke. Und jetzt erfahren wir den glücklichen Gewinner einer Wohnung in der Trabantenstadt. Unsere reizende Vestalin hier, bitte Applaus für die Vestalin, sie wird jetzt eine Nummer ziehen. Gern. 54. Wer hat 54? Das bist ja du. Hier! Nein! Ah, da haben wir ja einen reizenden Gewinner. Kommt herunter in die Arena. Applaus, Applaus! Was ist, wenn ich nicht nach Gallien gehen will? Dann bleibt ihr in der Arena und wir lassen die Löwen los. Ich bin einverstanden. Habt ihr das gehört? Er ist einverstanden. Applaus für den reizenden Gewinner. Einige Zeit nach der großen Festveranstaltung in Gallien. Man sagt, dass heute die ersten Mieter des neuen Gebäudes aus Rom eintreffen. Und Miraculix sagt, wir dürfen sie nicht verhauen. Ich mache mir Sorgen wegen dieser Römer, Miraculix. Vielleicht sind es ganz reizende Leute. Für mich ist das ganz einfach. Für mich sind sie Luft. Für mich auch. Ich weiß nicht, was mich davon abhält, ihr abscheuliges Haus einzureißen. Beruhige dich. Inzwischen sind die Sklaven freigelassen worden. Das ist immerhin etwas. Und dann empfängt Quadratus die ersten Römer vor dem neuen Wohnhaus. Willkommen in der Trabantenstadt. Das Einkaufszentrum ist noch nicht ganz fertiggestellt. Ihr könnt euch aber in den benachbarten Militärlagern mit Lebensmitteln versorgen. Wir haben an alles gedacht. Wozu in das Lager gehen, wenn es hier in der Nähe ein reizendes Eingeborenendorf gibt? Ach, das ist wahr. Eine gute Idee. Da gehen wir gleich morgen früh hin. Und am nächsten Morgen in einem gewissen kleinen Dorf. Frische Fische, schöne frische Fische. Stimmt, die sehen wirklich frisch aus. Was verlangst du für den da? Nun, einen Sesterz. Wenn ich daran denke, dass sie in Rom für den gleichen Fisch 5 Sesterzen verlangen, ich nehme gleich 3. Ich nehme auch 3. Bitte sehr, das sind dann jeweils 3 Sesterzen, die Damen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bravo, sag ich. Bravo. Was denn? Soll ich es ablehnen, ihnen was zu verkaufen, nur weil es Römerinnen sind? Ist dir eigentlich klar, dass du in Rom die Fische für 5 Sesterzen hättest verkaufen können? Wenig später berichten die beiden Römerinnen im Trabantenhaus von ihren Einkäufen. Und das Schwert habe ich bei einem reizenden Handwerker namens Automatix gekauft. Echt antik. Er hat es selbst angefertigt. Bis zum nächsten Tag hat sich herumgesprochen, was für eine sprudelnde Einkaufsquelle unser kleines Dorf ist. Und die Römer kommen. 3 Sesterzen, der Fisch. 3 Sesterzen. Aber gestern war es doch noch 1 Sesterz. Die Preise steigen, gute Frau. Aber es ist immer noch billiger als in Rom. Im Augenblick wenigstens. Oh, sieh mal, Liebling. So ein Ding würde doch gut in unser Atrium passen. Guter Mann, könnt ihr uns so ein Ding da liefern? Einen Hinkelstein? Wir wohnen in der Trabantenstadt. Warte, Liebling, was verlangt ihr dafür? 2 Wildschweine. Wie viel ist das in Fischen? Nein, ich kann euch den Schild nicht verkaufen. Immer diese Touristen. Touristen sind es ja gar nicht, denn die fahren ja irgendwann mal wieder ab. Du Asterix, die Spinnen, die... Ja, ich weiß. Da es im Wald ja kaum noch Wildschweine gibt, gehe ich jetzt einkaufen. Verleinix, gib mir den Fisch da. Macht 4 Sesterzen. Was, 4 Sesterzen pro Fisch? Naja, die Preise steigen, bester Asterix. Das ist Diebstahl. Diebstahl? Dann geh mal nach Rom und schau, was da der Fisch kostet. Ja, schon gut. Was macht dein Fisch in Hinkelsteinen? Ich kenne den Kurs von Wildschweinen nicht. Ich nehme deinen Fisch, aber dein Verhalten finde ich sonderbar. Ach, weißt du, wir brauchen die Gallier nicht. Die Römer genügen uns voll auf. So, So, aha, da hast du deinen Tisch. Ich will mich nicht in fremde Angelegenheiten mischen, Asterix, aber das war falsch, dass du... Dein Verhalten finde ich sonderbar, Automatix. Und Asterix geht schnurstracks zu Miraculix. Die Dinge nehmen eine Wende, die mir nicht gefällt. Das war kein Meisterstück, Druide. Ich weiß, aber das konnte ich nicht voraussehen. Ein paar von den Römern sind sogar bei mir eingedrungen und wollten meinen Kessel kaufen. Wir warten, bis die Römer nach Hause gegangen sind. Dann rufen wir das Dorf zusammen und treffen eine Entscheidung. Und so geschieht es. Freunde, die Römer haben den Wald zugrunde gerichtet und werden schließlich auch uns noch zugrunde richten. Ich frage mich, ob wir sie nicht verjagen sollten. Für mich und meine Fische sind die Römer ein Fortschritt. Ich war Schmied und durch sie bin ich jetzt Antiquitätenhändler. Methusalix, du bist der Dorfälteste. Was hältst du von der Anwesenheit der Römer in unserem Wald? Ja. Er findet es sehr gut, dass sie hier sind. Sie helfen uns, aus dem Stadium der Barbarei herauszukommen. Gib zu, dass diese römischen Togen viel eleganter sind als unsere übliche Tracht. Methusalixchen und ich haben beschlossen, ein neues Leben anzufangen. Wir machen jetzt Geschäfte. Geschäfte? Was für Geschäfte? Ich eröffne ein Antiquitätengeschäft und Methusalix eröffnet einen Fischladen. Antiquitäten meinetwegen, aber Fische, das wäre ja noch schöner. Ach, Antiquitäten? Dass ich nicht lache. Da kann man Methusalix zwischen seinen Waren ja gar nicht mehr erkennen. Aber meinen Stock, den kannst du doch noch erkennen, ja? Ach, lass sie doch reden, Methusalix. Das sind dann doch zu viel Fischläden. Ich mach nämlich morgen auch einen auf. Nein, morgen wird meiner eröffnet. Nein, mein Herr. Ich will aber keinen Fischladen neben meinem Antiquitätengeschäft haben. Und am nächsten Morgen reiht sich ein Fischgeschäft ans nächste Antiquitätengeschäft. Schau nur, Miraculix, wie sich unser Dorf verändert hat. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Oh nein! Auch die Zeiten, wo Einigkeit zwischen uns herrschte, sind vorbei. Ich bin jetzt sicher. Das gehört alles zu Julius Caesars Plan, um uns auszuschalten. Ich werde meinen Fisch billiger verkaufen als du. Da hast du meinen Fisch. Möchte hier jemand was Antikes von mir haben? Caesar bedient sich der Römer, die in der Trabantenstadt wohnen. Allerdings ohne ihr Wissen. Wir müssen sie ausschalten. Ich habe eine Idee. Am nächsten Morgen ist Asterix bei Quadratus. Eine Wohnung in der Trabantenstadt? Tut mir leid. Alles vermietet. Ein Bombenerfolg. Wir werden jedoch bald den restlichen Wald roden und weitere Bauten errichten. Da können wir euch eine Wohnung reservieren. Danke. Wiedersehen. Wenn die Gallier anfangen, das Dorf zu verlassen, wird sich das letzte Widerstandsnest gegen die römische Besatzung von selbst auflösen. Caesar wird zufrieden sein. Am selben Nachmittag geht der Gewinner der Trabantenstadtwohnung mit seiner Frau in unserem kleinen Dorf spazieren. Beruhig dich, Obelix, beruhig dich doch. Beim Jupiter, was ist denn in den Gefahren? Ach, beachtet ihn gar nicht. Der kann euch Römer nur nicht riechen. Wir Barbaren folgen immer unserem Instinkt. Komm jetzt, Obelix. Der spinnt. Der Gallier. Ein bisschen schon, aber solange ich da bin, habt ihr nichts zu befürchten. Komm, wir gehen nach Hause. Oh ja, gehen wir. Oh, schau mal, die hübschen Blümchen. Wart mal, ich will ein Sträußchen pflücken. Gut, aber beeil dich. Ich werde wieder vom Baum runterkommen, ich bin da. Aber nicht loslassen. Keine Angst, er ist wirklich nicht bösartig. Wisst ihr, er spielt nur so gern. Er spielt? Das ist aber ein blödes Spiel, komm, Frau. Wie machst du das nur, dass du so wütend aussiehst, Obelix? Das habe ich von Idefix abgeguckt. Wenn er schlechter Laune ist, sieht er so aus. Am Abend in der Wohnung des reizenden Gewinners. Ich hab genug. Ich kann unter diesen Wilden nicht länger leben. Beruhige dich, Liebling. Sind die Blümchen nicht hübsch? Von diesen Barbaren hat uns niemand was gesagt. Sie sind aber doch ganz nett. Ach. Und der Fisch wird mit jedem Tag billiger. Jetzt geben sie einem zu jedem Fisch sogar noch eine Antiquität dazu. Und zu jeder Antiquität einen Fisch. Komm, gehen wir essen. Es gibt gezuckerte Sardinen, Makrelenaugen in Aspik und Anchovis-Konfitüre, wie in Rom. Ach, Rom. Es hat geklopft. Jedes Mal, wenn wir zu Tisch liegen, ist es dasselbe. Schnell mach auf, Liebling. Das Krakenkompott wird kalt. Entschuldigt die Störung. Habt ihr zufällig meinen Freund gesehen? Wie? Ist er denn nicht bei euch? Er ist mir entwischt. Er wollte euch besuchen. Wenn er kommt, gebt ihm rohes Fleisch. Das beruhigt ihn manchmal. Und am nächsten Morgen. Ihr wollt also wirklich nach Rom zurückkehren? Ich hab diese Wohnung bei einem Spiel gewonnen. Ich geb sie euch zurück. Auf Nimmerwiedersehen. Ah, es scheint, hier ist eine Wohnung frei. Hm? Das hat sich aber schnell herumgesprochen. Ja, es stimmt, es ist eine Wohnung frei. Ihr könnt sie haben, wenn ihr wollt. Sie ist für unseren Barden Trubadix. Alles klappt reibungslos. Gefällt's dir? Ja, sehr schön. Aber wieso bietet ihr mir diese Wohnung an? Du und Miraculix? Damit du in aller Ruhe üben kannst. Du hast uns oft als Barbaren bezeichnet und mit Recht. Hier in der Trabantenstadt bist du unter zivilisierten Leuten. Na, dann vielen Dank. Endlich kann ich mich unter kultivierten Menschen meiner Kunst widmen. Genau das haben wir uns auch gesagt. Die Trabantenstadt ist das Richtige für unseren Barden. Später? Die armen Römer tun mir leid. Oh, sag bloß. Jetzt übertreibst du aber. Und dann wird es Nacht in der Trabantenstadt. Ja. So, jetzt kann's losgehen. Immer wieder sauftags kommt die Erinnerung an den Römer mit der Mundharmonika. Ihr lieben Römerlein, stimmt in mein Lied mit ein. Und singt das nur voller Brust. Und als die Sonne aufgeht, stürzt Quadratus in das Zelt des Centurio Hasenfuß. Hasenfuß, Hasenfuß! Das ganze Gebäude ist leer mit einem Streich. Nur ein Mieter ist noch da. Ein Gallier. Ein Gallier? Was für ein Gallier? Ein Barde. Trubadix, glaube ich, heißt er. Trubadix, der Barde? Ja. Da haben dich die Gallier schön reingelegt. Ganz klar, deine Mieter siehst du nie mehr wieder. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Wenn Cäsar erfährt, dass das Gebäude leer steht, gibt er das Projekt auf. Aber wenn keine Leute mehr da sind? Deine Garnison von Aquarium wird in die Trabantenstadt einziehen. Dann haben wir die Leute. Die Legionäre gehorchen mir nicht mehr. Sie streiken immer noch. Also hör mal zu. Wenn's dir gelingt, deine Männer zu überreden, teile ich mein Honorar mit dir. Oh, na gut, ich werd's versuchen. Na also. Centurio Hasenfuß nutzt die nächste Verhandlungsrunde. Ich habe euch alle zusammengerufen, um euch mitzuteilen, dass ich in allen Punkten nachgebe. Dennoch bleibt noch eine Frage offen. Die Frage der Unterkunft. Ihr habt sie noch nicht angeschnitten, aber ich denke mir, dass ihr nicht länger damit einverstanden seid, im Zelt zu schlafen. Allerdings, das ist unser unwürdig. Wir wollen nicht länger im Zelt schlafen. Entweder oder. Ich geb nach. Ich hab das erste Haus in der Trabantenstadt beschlagnahmt. Ihr könnt ab sofort dort wohnen. Kurz darauf. So, Quadratus, das hat geklappt. Aber du musst den Baden aus dem Gebäude jagen, sonst treten meine Legionäre wieder in Streik. Und wie ich den verjagen werde. Am selben Tag, später. Ah, da bist du ja wieder. Anscheinend warst du der Grund für die Abreise der Römer. Schau, was du aus unserem Dorf gemacht hast. Alle Geschäfte mussten Konkurs anmelden. Überall nur noch Barbaren. Ich wurde aus dem Haus gejagt. Ja, sie haben es beschlagnahmt. Für die Legionäre. Was? Ich habe gesagt, überall nur noch Barbaren und... Die Legionäre haben einen der unseren verjagt und wir lassen uns das gefallen? Niemals! Niemals! Inzwischen ziehen die Legionäre ins Trabantenhaus. Die Höhergestellten bekommen die Luxus-Apartments im Parterre. Die Gemeinen ziehen in die oberen Etagen. Ich habe auf dem Dach Wachen aufstellen lassen. Falls uns Gefahr droht, einrücken! Wir werden natürlich Miteigentümerversammlungen abhalten. Mir gefällt zum Beispiel die Einrichtung des Atriums nicht. Was ist denn an der Einrichtung auszusetzen? Ich finde sie sehr hübsch. Und die Post? Wird die Post ausgetragen oder muss man sie abholen? Und der Rasen? Wer pflegt den Rasen? Meine Legionäre brauchen mal wieder eine richtige Schlacht. Sie schlafen ab. Das ist dein Problem. Meines ist dafür zu sorgen, dass es keine Schlachten mehr gibt. Das kommt vom Dach. Wach! Das bringe ich bei der nächsten Miteigentümerversammlung. Was gibt's? Da, Centurio! Da! Quadratus! Vor dem Trabantenhaus ist ein streitlustiges, gallisches, uns wohlbekanntes Völkchen aufmarschiert. An der Spitze Majestix, der Chef, auf seinem Schild. Hat jeder seinen Zaubertrank gekriegt? Nein. Halt! Stehen bleiben! Das hier ist Privatbesitz. Und außerdem ist es verboten, den Rasen zu betreten. Erstens betrete ich den Rasen nicht. Und zweitens habt ihr Römer einen der unseren verjagt. Also werden wir jetzt euch verjagen. Zum Angriff! Werft die Eindringlinge hinaus! Jawohl! Au! Aber, man schlägt sich doch nicht mit einem Gebäude. Verteilt euch. Ich nehme Aufgang A. Asterix und der Rest Aufgang B. Darf man eintreten? Ich sitze in der Badewanne. Nicht anklopfen. Einschlagen. Geheim könntet es. Ich hab doch schon genug abgekriegt. Die letzten drei Etagen gehören mir. Ruhig, Obelix, du nimmst das, was übrig bleibt. Und in den Kampf! Hey, Jupiter, worauf wartet ihr noch? Auf die Ablösung in 2 Stunden. Vorschrift ist Vorschrift. Sag dem Hund, er soll mich loslassen. Hunde sind verboten in dem Gebäude. Aua! Pass doch auf, Elisa. Verzeihung, Chef. Die Decken sind hier sehr niedrig. Hier ist niemand. Ich sag euch doch, hier ist niemand. Schließlich. Blas zum Rückzug. Oh, wie schön war's doch im Lager. Oh ja, Kelten ist auch viel gesünder. Quadratus, was legst du hier rum? Geh und kehre niemals wieder. Die Trabantenstadt existiert nicht mehr.